1 Live. 4. Wir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden unterschiedlichster Musik. Ich habe heute unter anderem eine Reihe, wie ich glaube, ganz interessanter Vertreter aus dem Bereich der sogenannten Beat Science. Daedalus ist dabei und zum Beispiel ein Mann, den ich in der letzten Woche übrigens direkt an derselben Stelle, wenn man das so sagen kann, gespielt habe, ein Produzent aus Brooklyn, der es mir ausgesprochen angetan hat. Ich sag nochmal seinen Namen klar, Shigeto heißt er. Full Circle ist sein Album, das im Herbst letzten Jahres erschien, jetzt vor kurzem die Remixe. Nachdem ich, glaube ich, in der letzten Woche etwas aus seinem regulären Album gespielt habe, möchte ich hier mal mit einem Titel aus dem Remix-Album, Full Circle Remixes heißt das, kommen von Shigeto. Und zwar heißt der Titel wieder so etwas Hoffnung verströmendes There is always hope im Max Mool Remix. We'll be right back. 1Live4, ich komme hier mal mit dem Begriff Mad School um die Ecke. Das ist ein noch recht junges Label aus dem Norden Englands, angedockt gewissermaßen als Tochterlabel an das ungleich bekanntere Hospital-Label aus London, mit dem Auftrag, junge Drum-and-Bass-Künstler andocken zu lassen mit ihren frühen Aufnahmen. Dass die sich gelegentlich auch mal in die blühenden Gärten der Dubstep-Musik schlagen, das verdeutlicht dieser Titel hier von New Age, einem Mann, den ich im Übrigen auch noch nie gehört habe, Remember the Lights. Gerade erschienen ist die neue Compilation New Blood 11, auf der sich diverse Mad School-Künstler präsentieren. Und aus der wir gleich auch noch einen weiteren Titel hören werden. Hier kommt Musik aus dem Bereich Neuseeland, Australien. Gleich mehr dazu.

Living So, hier mache ich mal einen ganz kleinen Break, nachdem ich die Titel hier weitgehend habe durchlaufen lassen und immer fröhlich reingequatscht habe. Ich weiß, dass das nicht alle mögen. Wir haben gerade Musik von Matthew Dear gehört aus den USA. Ein Mann, der sich im Lauf der Jahre, man kann fast sagen, grundverschiedene Identitäten aufgebaut hat. Als Audion nämlich bläst er mit oft sehr minimalen, aber extrem wirkungsvollen Tracks eher aus der Techno-Ecke. Er hat da einen Mörder-Hit vor einigen Jahren gehabt. Ihr wisst genau mehrheitlich womöglich, welchen Titel ich meine. Natürlich fällt er mir namentlich jetzt nicht ein. Ich muss aber sagen, dass ich seine Veröffentlichung als Matthew Dear auch sehr schätze. Da gab es dieses tolle Album Other Breed, wo er sich eher so ein bisschen von der leicht new wavigen Talking Heads beeinflussten Ecke zeigte. Und jetzt hat er als Matthew Dear, beziehungsweise wird Zukunft als Matthew Dear, einige neue Tracks ins Schaufenster gewissermaßen stellen. Die Slow Dance EP, aus der ich hier gerade einen Titel gespielt habe, erscheint nämlich erst in 2-3 Wochen. Das kommt auf Albumlänge mit zahlreichen Remixen. Wir müssen hier im Grunde also fast schon von einem Remix-Album sprechen. Ich habe gerade den Titel Slow Dance im Todd Edwards Remix gespielt, kommt so herrlich Garage-artig daher. Ich hätte auch andere fantastische Remixe spielen können, etwa von Nicolas Jahr oder Mark E. oder auch Sascha Dive. Vielleicht passiert das sogar noch heute in der Show. Es passte aber aus meiner Sicht ganz gut zu dem Titel, den ich vorher gespielt habe. Auch der war so weitgehend im Garage angesiedelt. Er kommt einmal mehr von einem Mann, den ich hier in den letzten Wochen häufiger spiele. Obwohl ich von seiner Live-Performance, will ich ruhig nochmal erwähnen, zuletzt auf dem dem Eurosonic Festival in Groningen etwas enttäuscht war. Trotz seiner wirklich fantastischen Maske, die er da vor sich her trug. Die Rede ist von dem jungen Londoner Subtract. Living Like I Do ist der Titel, den ich eben gespielt habe. Er hat jetzt in den vergangenen Monaten eine Reihe von Vokaltracks veröffentlicht, wahlweise mit Jesse Ware oder aber mit Sampha. Und diese beiden haben zuletzt diesen wunderschönen Valentine-Titel veröffentlicht, den ich hier auch öfter gespielt habe. Und mein Problem ist seither, dass ich die Geschlechter schlecht auseinanderhalten kann. Jesse Ware und Sampha. Wer ist sie, wer ist er? Jetzt habe ich den Sampha, der jetzt zweifelsfrei ein Er ist, in einer der letzten Sendungen in Zusammenhang mit Subtract als eine Sie hier verkaufen wollen und merkte dann, während der Titel lief, das kann zum Teufel nicht sein. Also Sampha ist er, Jesse Ware ist sie und bezeichnenderweise hat Subtract mit beiden innerhalb der letzten Wochen und Monate Titel veröffentlicht, sodass also das die Verwirrung nur noch steigert. Subtract, Living Like I Do, Matthew Dear, Slow Dance im Todd Edwards Remix. Und jetzt möchte ich gerne einen Mann spielen, der mir im letzten Jahr viel Freude gemacht hat. Als Wassermann kann man sich ja gemeinhin oft schlecht entscheiden. Brennt das Haus, zwei Türen stehen sperrangelweit auf. Man steht da und überlegt stundenlang, gehe ich links raus oder rechts. Und wir tun uns bei solchen Entscheidungen, auch wenn es brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, oft schwer. Aber bei Gold Panda war ich mir eigentlich ziemlich klar, das war eins der stärksten Alben in 2010. Sein Album Lucky Shiner. Das auf so großartige Weise Elemente aus Hip-Hop, Ambient, Elektronika, Experimental und sogar Hausmusik spielerisch und nie zwanghaft wirkend miteinander verband. Jetzt habe ich hier eine neue 12er von Gold Panda, die habe ich heute am Nachmittag erstmals gehört und in meinem Zimmer, wo ich mich da so befand, wo ich ständig nach draußen guckte, die Sonne schien, aber ich konnte ja nicht wirklich raus, habe ich gedacht, gut, dass du jetzt mal hier drin sitzt. Auch auf diese Art und Weise kann man wirklich glücklich sein. Hier ist Gold Panda mit dem Titel Marriage, der ist wirklich fantastisch. Thank you. 1 Live 4, wir ändern die Richtung, Change of Direction. Hier ist erneut ein Titel aus dem New Blood Sampler des Mad School Labels. Dieser Titel kommt von Anile. Wir sind hier bei 1Live 4. Das Buchstabenkürzel SCB, also SCB, steht für die House- und Techno-orientierte Seite von Paul Rose, der ursprünglich so etwas war und auch durchaus noch ist, wie eine echte Vaterfigur des Dubstep-Genres. Seit er in Berlin residiert, geht er des Öfteren auf die gerade Bassdrum und diesen Titel Loss, seinen neuen Track habe ich in der letzten Woche schon gespielt und war todunglücklich, muss ich geschehen, denn ich musste den Titel vorzeitig abziehen inmitten des großartig symphonisch angelegten Breaks. Das tat mir in der Seele weh, denn wir standen unmittelbar vor den Infos, die im Übrigen gleich auch kommen werden. Aber wir haben noch genug Zeit, um einen Titel aus dem neuen Album des Israelis Chaim zu hören. Das heißt, Alive ist auf dem B-Pitch Control Label erschienen, der Berlinerin Ellen Alien, und ist ein Album, das durch diverse Stile marschiert. Munich Disco könnte man als einen Referenzpunkt nennen. Dieser Titel hier war für mich der animierendste des Albums. Er heißt Everything und kommt aus dem Live-Album von Chaim. Ich bin raus. Ich sag bis gleich nach den Infos. We'll be right back. 1 Live Infos. Mit Sebastian Ehl um 23 Uhr. Gaddafi setzt bei Kämpfen in Libyen auf Propaganda. Ägyptens Regierungschef bestimmt neue Minister und das Wetter bleibt bis Mittwoch schön. In Libyen laufen an mehreren Orten heftige Kämpfe zwischen Truppen von Machthaber Gaddafi und Aufständischen. Dabei bleibt die Lage unübersichtlich. Die Führung unter Gaddafi feierte im Staatsfernsehen militärische Erfolge. Die Opposition widersprach dem aber. Aus Nordafrika berichtet Peter Steffe. Es scheint, dass Gaddafi ganz bewusst manipuliert, um seinem Volk zu zeigen, ich habe nach wie vor das Heft des Handelns in der Hand. Die Realität sieht aber offenbar anders aus. Zurzeit gäbe es wieder heftige Gefechte um Bin Jawad, berichten Nachrichtenagenturen. Auch Luftangriffe auf die Hafenstadt Ras Lanuf soll es geben. Die libysche Armee geht dabei mit schweren Waffen wie Mörsergranaten und Panzerartillerie gegen den Widerstand vor. Es hat den Anschein, dass Teilen Libyens wieder eine blutige Nacht bevorsteht. In Ägypten nimmt die neue Regierungsmannschaft nach dem Sturz von Präsident Mubarak immer mehr Gestalt an. Der Übergangschef der Regierung in Kairo ernannte heute weitere Minister und entließ gleichzeitig ehemalige Gefolgsleute Mubaraks. Neuer Außenminister beispielsweise ist ein früherer Richter, der am Internationalen Gerichtshof in Den Haag gearbeitet hat. Neu besetzt sind in Ägypten seit heute auch die Posten des Justiz- und des Innenministers. 3 Tage nach dem tödlichen Anschlag auf 2 US-Soldaten am Frankfurter Flughafen gibt es Berichte über eine Sicherheitspanne. Nach Informationen der Zeitung Die Welt waren die Überwachungskameras in genau dem Bereich kaputt, in dem der Täter um sich schoss. Deshalb gäbe es keine Bilder von der Tat. Weder Behörden noch der Flughafen wollten den Bericht bestätigen. Die Leichen der beiden getöteten US-Soldaten wurden am Wochenende von Frankfurt in ihre Heimat gebracht. In der Fußball-Bundesliga hat Hamburg einen wichtigen Heimsieg verspielt. Gegen Mainz ging der HSV 2-mal in Führung, am Ende hieß es dann aber 2-4. Die Mainzer dagegen kletterten nach dem Sieg auf Tabellenplatz 4. Im Abstiegskampf war Bremen am Nachmittag ein Befreiungsschlag gelungen. Die Bremer gewannen in Freiburg mit 3-1 und stehen jetzt nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt zwar trocken, wird aber ganz schön kalt. Die Temperaturen sinken überall in Nordrhein-Westfalen unter 0. Morgen scheint wieder flächendeckend die Sonne. Das Ganze bei bis zu 6 Grad in Lemgo, 9 in Gelsenkirchen und 10 Grad in Hürth. Am Dienstag geht's so ähnlich weiter. Es wird ein bisschen milder. Der Mittwoch bringt etwas Regen. Stauschau. Keine Staus. Eins live. 4. An dieser Stelle möchte ich zunächst gerne einen Song aus dem neuen, insgesamt 2. Album der jungen Schwedin Lücke Lee spielen. Dieses Album heißt Wounded Rhymes und kommt mit Songs daher, an denen ich vor allen Dingen ihre räumliche Weite schätze. Diese, wie könnte man sagen, diese manchmal leicht klirrenden Hallräume, die Stimmen, die so von vorne nach hinten gehen und vor allen Dingen die in vielen Tracks dominierenden Drums, die eigene Rhythmen bilden. Das ist ein hochinteressantes Album von Lücke Lies, wird ja auch hoch gelobt. Von links nach rechts, oben nach unten, nach allem, was ich lese. Wounded Rhymes heißt es. Daraus spiele ich hier mal den Titel Jerome. Hier ist Lücke Lee. 1 Live 4. Wir haben gerade Musik von Daedalus gehört. Das ist ein Beatmaker aus den USA. Er kommt aus Miami, Florida, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und gemeinsam mit seiner Frau hat er zuletzt auch noch veröffentlicht als The Long Lost. Gerade auf diesem Album von The Long Lost schlugen einige Tracks sehr zerbrechlich und wirklich wunderhübsch durch mit so einem leichten Bossa Nova Touch hier und da. Und zu meiner Überraschung muss ich gestehen, hat auch der gerade gehörte Titel zumindest im Original genau diesen ganz leichten hintergründigen Bossa-Touch. Taylor Made heißt der Titel von Daedalus, den ich hier gespielt habe. Manchmal mache ich um Daedalus nämlich so etwas wie einen Bogen, weil mir seine Tracks echt zu vergaloppiert erscheinen. Hier habe ich aber zudem auch einen Remix gespielt, denn diese Taylor Made EP, die das neue Daedalus-Album ankündigt, das kommt aber erst im April, hat natürlich einige Remixe. Und der gerade gehörte, den ich wunderbar finde, stammt von einem Artist, den ich zunächst für einen männlichen Japaner hielt und mir dachte, naja, der gute Mann wird sich so ein bisschen in der Nachfolge all dieser von Japanern erschaffenen Monster sehen, die wir ja teilweise kennen, Godzilla, Ghidorah und wie sie alle heißen mögen. Und dieser Artist hier, Toki Monster. Erst nach einiger Zeit stellte ich fest, hinter Toki Monster steckt A, eine Frau, sie heißt Jennifer Lee, und B, kommt sie aus den USA, nämlich aus Los Angeles, und hat in der jüngeren Vergangenheit großartige Beiträge neben eigenen EPs auch beigesteuert und einem eigenen Album auf der von mir hier nach besten Kräften gehypten Cosmo Polyphonic Compilation. Daedalus, Tailor-Made im Toki Monster Remix. Mal was anderes. Eine Zeit lang spielte ja die halbe Welt auf der Ukulele. Das ist ein bisschen zurückgegangen. Aber ich habe da einen zauberhaften Isländer entdeckt, Svavar Knutur, dessen Album Kvöld Vaka bereits Anfang des Jahres erschien. Er, ein Singer-Songwriter, der das Minimale liebt, entsprechend auch die Ukulele neben einer singenden Säge und einer ganz konventionellen Gitarre natürlich auch. Und aus diesem Kvöld Vaka betitelten Album von Svavar Knutur aus Island möchte ich mal ein Lied spielen, dieses hier. My darling Clementine, how could I leave while you were sleeping? Oh, my darling Clementine, I couldn't bear to hear you weeping. You tried to teach me right from wrong, and you tried to burn of all my bad ways. But misery's a stubborn friend, and she persists in spite of good days. So I sailed from your white sands on a ship of broken plans, and your face was on my mind. Oh, my darling Clem. It's such a hell to be without you. My soul tormented every night, and every day I think about you. I adored your foolish charm. I never meant to do you harm, and your pain was on my mind. Precious Clementine, I never dared to look behind me. All this time I ran and ran and I ran aground, and I pray you'll find me. And with all the bad I've done, I realize that you're the one, and I such a my darling, oh my darling Clementine. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon. And when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have no way to say, and there's nothing I can do. Well, I have no way to say, and there's nothing I can do. Go. Now listen. Now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me, or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon. And if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like birds when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon, angels. How long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Go. Well, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. No way to say, and there is nothing I can do. Ganz kurz gleich ein, zwei Sätze mehr. Hermann Düne, der großartige Bullion, meine Güte, ist das ein Trickser. Und hier die High Places. 1Live hier vor einigen Jahren noch als absoluter Underground-Scheiß aus der neuen französischen Elektroszene oder der neuen Elektrogeneration gefeiert. Disco de In hat dieses Duo aus Paris jetzt spätestens mit dem selbstbetitelten Album doch ganz schön für Furore gesorgt. Warum das so ist, verdeutlicht nicht zuletzt und unter anderem dieser Titel hier. Antiphonie heißt er. Fängt so ein bisschen an, ich weiß, das liegt schon 5 Minuten zurück jetzt, als würden die beiden einen alten Track von Cure gewissermaßen auf der Harfe covern wollen. Aber dann nimmt dieser Track, und das nicht nur einmal, ganz interessante Wendungen. Und das passiert nicht nur hier, sondern auch auf anderen Tracks. Dazu Jarvis Cocker, unter anderem als stimmlicher Gast dabei. Dieses Album, selbstbetitelt, stimmt. Es gibt im Übrigen neue Sachen aus dem... Es gibt immer, im Underground ist immer irgendwas los. Ich habe hier eine Compilation des französischen Kitsune Labels mit 9 unbekannten Acts. Diesen möchte ich mal ganz gerne vorstellen. Alle bewegen sich so im Elektro-Elektropop-Bereich. Destin mit dem Titel Adelaide. Il fait froid. 1 Live 4, hin und wieder auch mal in dieser Show einige Lieder, oder sollte ich besser sagen Liedchen. Dieses hier gerade kommt von einem Duo, The Big Crunch Theory. Jetzt waren wir doch ein paar Minuten hier auf der Seite französischer Produzenten. Dieser hier, ein alter Hase gewissermaßen, Gilbert. Ich weiß gar nicht, ob das französische Label Versatile zumindest zum Teil möglicherweise ihm gehört, aber dieses Label gibt's schon lange und ich entsinne mich, dass er etliche seiner Tracks auf diesem Versatile Label veröffentlicht hat. Aber Gilbert ist nicht alleine. Er wird auf dem gerade gehörten Lied unterstützt von einer Frau namens Lisa Lilund. Die ist mindestens so umtreibig wie ihre beiden großen Brüder, die wir eben schon als Köpfe der Gruppe Hermann Düne gehört haben, mit einem älteren Lied aus ihrem 3 Jahre zurückliegenden Album Giant, wo Lisa Lilund, diese umtriebige Frau, im Übrigen auch im Chor mitgesungen hat. Hier bewegt sie sich eher so ein bisschen auf der Elektroschiene und die aktuelle 12er weist auch ganz formidable Remixe aus, unter anderem von Huan McLean. Ich habe aber hier das Original gespielt und kann die Gelegenheit nutzen, noch mal ganz kurz zurückzugehen. Dieser Bullion, der hat es mir natürlich angetan. Das ist ein britischer Producer, der seine Beats gewissermaßen manchmal auch in popmusikalische Gefilde laufen lässt. Der hat sich in der Vergangenheit auch schon an den Beach Boys abgearbeitet. Manchmal haben gerade im Intro seine Titel ganz verblüffende Starts, dann bricht das radikal ab und er wechselt ganz extrem den Kurs oder stretcht gewisse Elemente seiner Musik, verdappt sie. Man erwartet, dass jetzt irgendetwas völlig anderes kommt und dann hört man noch die Echos des Vorhergegangenen. Also die Art und Weise, wie der seine Tracks baut, finde ich großartig. Magic Was Ruler ist der Titel, den es vorab gibt zu seinem kommenden Album You Drive Me to Plastic. Die High Places habe ich gespielt, ein Duo aus den USA, das auch auf sehr famose Art und Weise mit Tropical Calypso Elementen in seiner Indie-elektronischen Musik spielt. Das Album ist schon etwas länger her. Aber ich habe es mal rausgezogen, weil es ja aktuell ein sehr schönes, ansatzweise in die Richtung gehendes gibt von dem amerikanischen Duo Rainbow Arabia. Will ich denn damit weitermachen? Ich glaube nicht, nein. Wir kümmern uns im Moment mal um einen alten Downbeat, Breakbeat, Hip-Hop-Hasen, nämlich DJ Vadim. Von ihm gibt es eine neue Band, die heißt Live Electric oder The Electric, sorry, und das Album trägt den Titel Life is Moving. Aus diesem Life is Moving Album möchte ich mal einen Titel spielen. DJ Vadim wird bei dieser Gruppe, muss man sagen, The Electric, verstärkt von 2 Stimmen und das ist zum einen Pax Adams, ich weiß, ich komme hier mit reichlich vielen Namen gerade um die Ecke, und die Sängerin Sabira Jade. Jetzt kümmern wir uns um einen Track, in dem die Frage gestellt wird, ob es da oben noch möglicherweise andere Kräfte gibt als die uns bekannten Kräfte, Schwerkräfte, die da wirken. Das ist die Frage hinter diesem Titel. We see glowing electric filaments spanning millions of light years. We see stellar and galactic formations shaped by magnetic fields. Only electric currents create magnetic fields. It is possible that the predominant force in the universe is not gravity, but something else. All right, think I ready? All right, man, I'm already. Press the button. spark or just plug it in. You'll see a spark or just plug it in. You'll see a spark or just plug it in. You'll see a spark bring power to the people. Yeah, that light so you can see. This message is sponsored the electric company. She can't see. It's just too dark. He can't read. It's just too dark. What can they do? Ideas so far. We got free. The music is a part. The music is a part. The music is a part. Part, part, part. We bring power to the people, yeah, that light so you can see. This message is sponsored by the electric company. Plug it in, you'll see a spark, just plug it in. You'll see a spark, just plug it in. You'll see a spark, just plug it in. You'll see a spark, bring power to the people, yeah, that light so you can see. This message is sponsored by the electric company. No flashlight. We lead you out the dark. Felt so lost, now feel so apart. Rebel in the rhythm, you can be the start. Get all the king's guns and all the queen's hearts, and you can be the start. And you can be the start. We bring power to the people, yeah, that light so you can see. This message is sponsored by the electric company. Plug it in, you'll see a spark, just plug it in. You'll see a spark, just plug it in. You'll see a spark, just plug it in. You'll see a spark, bring power to the people. Yeah, that light so you can see. This message is sponsored by the electric company. This message is brought to you by Flick That Switch. graze on your nipples. And when I kiss you, I'm gonna take the tip of my tongue and tickle your tonsils. Live 4. Mir ist als Westfale sehr wohl bewusst, dass wir uns mit großen Schritten einem der zügellosesten Tage des Jahres nähern, dem Rosenmontag. Vor diesem Hintergrund das erotische Highlight, also Erotik trifft es hier schon kaum noch, aus dem aktuellen Album des Franzosen Agoria. Gerade gehört der Titel Speechless und die verführerischen wortakrobatischen Künste darauf von keinem anderen als Carl Craig. Hier im Hintergrund kommt der Schotte Gravius mit Musik aus seiner Junction City EP. Ich würde mich freuen, wenn ihr gleich nach den 1Live-Infos hier noch dabei seid. Bis gleich. Infos. Mit Sebastian Jelo, Mitternacht. Urabstimmung der Lokführer über Bahnstreiks zu Ende. Fachleute der Europäischen Union unterwegs nach Libyen. Und das Wetter nachts kalt, tags sonnig. Bahnreisende in Deutschland müssen in dieser Woche mit einem Chaos im Zugverkehr rechnen. Die Lokführergewerkschaft GDL rechnet mit einer großen Zustimmung ihrer Mitglieder zu flächendeckenden Streiks. Die Urabstimmung darüber ist um Mitternacht zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft will das Ergebnis am Nachmittag präsentieren. Zuletzt hatten die Lokführer am Freitag mit Warnstreiks die Fahrpläne durcheinandergewirbelt. Sie fordern einheitliche Tarife für die Angestellten bei der Deutschen Bahn und der privaten Konkurrenz. Die Europäische Union reagiert auf die unübersichtliche Lage in Libyen. Die EU-Außenbeauftragte Ashton hat ein Expertenteam in das umkämpfte nordafrikanische Land geschickt, um dort Fakten zu sammeln. Aus Brüssel berichtet Katrin Brandt. Aus erster Hand und in Echtzeit wolle sie informiert werden, sagte Ashton. Sie will vor allem wissen, welche Art von Hilfe die Menschen in Libyen brauchen. Am Freitag informiert sie die Staats- und Regierungschefs, die dann überlegen wollen, wie sie weiter auf den Aufruhr in Libyen reagieren könnten. Vor einer Woche hatten die EU-Regierungen bereits Sanktionen gegen Machthaber Gaddafi und seinen Clan beschlossen. Inzwischen helfen viele EU-Staaten dabei mit, Flüchtlinge von den libyschen Grenzen nach Hause zu bringen. Bei der Parlamentswahl in Estland hat das regierende Mitte-Rechts-Bündnis seinen klaren Sieg eingefahren. Nach dem vorläufigen Endergebnis kommt die Koalition unter Regierungschef Ansip auf rund 58% der Stimmen. Estland hat einen starken Wirtschaftsaufschwung hinter sich. Außerdem ist der baltische Staat seit Januar Mitglied der Eurozone. In der Fußball-Bundesliga hält Mainz Anschluss an die Tabellenspitze. Die Mainzer besiegten Hamburg auswärts mit 4:2 und stehen jetzt auf Platz 4. Zuvor hatte sich Bremen im Abstiegskampf 3 Punkte gesichert. Werder gewann in Freiburg mit 3:1 und steht jetzt wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird zwar sternenklar und trocken, aber überall in Nordrhein-Westfalen frostig. Tagsüber scheint dann wieder die Sonne bei maximal 8 Grad in Arnsberg und 9 in Bottrop und Troisdorf. Der Dienstag wird wieder schön sonnig und auch etwas milder. Der Mittwoch könnte ab und zu leichten Regen bringen. Stauschau. Die Straßen sind frei. Eins live. 4. Ja, und jetzt haben wir ihn, den Rosenmontag, einen der, wie ich eben schon anmerkte, zügellosesten Tage des Jahres. Aber es werden natürlich nicht nur alle erdenklichen Zügel losgelassen, es wird auch viel gelacht. Und ich als Westfale, ich meine, wir sind nicht grundsätzlich stur und ich will das jetzt auch nicht hier so kategorisieren, aber grundsätzlich bin ich im Prinzip schon froh, dass wir einen Keller haben unterhalb der Wohnung. Wenn ich denn nun wirklich mal lachen müsste, dann kann ich da ja innerhalb der nächsten 24 Stunden kurz runtergehen. Ihr wisst ja, das ist hier eine bekanntermaßen humorlose, trockene Sendung. Und bestenfalls Sachen wie diese hier können meinen Humor so ein bisschen wecken. Das ist eine Liedzeile von einem Typen, den wir innerhalb der nächsten Stunde noch treffen werden. Da heißt es in einem seiner Songs sinngemäß: Bei der Geburt von Jesus, da war ich dabei. Du kennst mich ja. Du weißt ja, dass ich mich halt ständig herumtreibe. Bevor wir diesen Typen, er heißt im Übrigen Kurt Weil, antreffen, mache ich aber hier mal weiter mit einer Trash-Surf-Mariachi- Punk-Band aus Deutschland. The C-Types sind zumindest teilweise mit Musikern der Mardi Gras BB-Band bestückt. Das Album von The C-Types, vor 2-3 Wochen erschien, Devil on 45. When the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage Google Mac. Yeah, I cruise through the city and around the streets. I'm looking for something that is nice to eat. You better die when I show up. I'm a Google like a tiger and a teenage beast. You better die when I show up. 124, ganz kurz, wie aus dem Nichts begeisterte mich vor geschätzt 2 Jahren das New York Brooklyn-Duo Matt and Kim mit dem damaligen Album. Das waren so sehr interessant geschnittene New Wave-artige Tracks, wirklich so aus der Hüfte geschossen. Schön trashig, nicht sonderlich poliert. Bald kommt ein neues Album. Vorab gibt es diesen Titel, Cameras heißt der, im Original etwas blass, aber der Gucci Vamp Remix wertet das Ganze auf. Zügellosigkeit hin und her, bei mir hat die auch schon Eingang gehalten, denn Devotchka, die vierköpfige Band aus Denver, Colorado, wollte ich eigentlich eben nach den C-Types spielen mit ihren gepfefferten Mariachi-Klängen, die zumindest teilweise sich auf dem neuen Album 100 Lovers auch so in den Vordergrund schieben. Hier sind Devotchka jetzt. Yeah.

Ganz kurz zwischendurch. 1-3-4, der Titel lief hier schon mal. Er stammt von dem jungen nordenglischen Produzenten Midland, den ich hier auch schon mal etwas beschrieben habe, unter anderem als jemanden, der an der Seite von Ramadan Man schon Tracks veröffentlicht hat. Bring Joy ist der Titeltrack der aktuellen Midland EP. Den Titel habe ich mal im Original gespielt. Hier kommt einer der wirklich überragenden Remixe, die ich euch ebenfalls nicht verschweigen möchte. Einer stammt vom Radio Slave. Dieser hier von einem ganz jungen Kerl aus Leeds, der im Grunde nichts weiter macht, als neusige Schlieren anzubringen und ein rhythmisches Skelett da pochen lässt, das mich ausgesprochen beeindruckt. You and Ewan, so nennt sich Ewan Smith, der aus Leeds kommt und hier den You and Ewan Warehouse Dub Remix anbringt vom Titeltrack der aktuellen Midland EP und die wiederum heißt Bring Joy. Dieser Mann kommt aus den Niederlanden, er heißt Piet van Dongen. Volcanic Ass ist eine neue Nummer von ihm, erscheint auf dem deutschen Audiomatic Label und Audiofly ist ein Duo aus Spanien, das liefert hier den Remix, also eine deutsch-holländisch-spanische Koproduktion. Volcanic Ass von Piet van Dongen. Thank you. Piet van Dongen, Volcanic Ass im Audiofly Remix. Ich darf an dieser Stelle mal sagen, ich bin heilfroh, dass es im Umfeld dieser Sendung einige blutjunge Agenten, ich müsste genauer sagen Geheimagenten gibt, die nichts anderes tun, als sich ständig irgendwo herumzutreiben. Und würde einer dieser jungen Agenten mir sagen, er sei bei der Geburt von Jesus dabei gewesen, ich würde es ihm fast glauben und ihm sagen, kein Wunder, du treibst dich ja auch wirklich überall herum. Einer dieser jungen Kerle, die erstatten natürlich dann immer mal so Bericht, hat mir heute kurz vor der Sendung noch geschrieben, sein Name Young Gerrit. Er sei am Samstag in Amsterdam gewesen, im berühmten Amsterdamer Club Paradiso. Und dort habe ein Mann hinter den Plattentellern gestanden, adrett gekleidet, rasiert, offenes, sympathisches Gesicht. Alle Kommunikationsgeräte, die Mann und Frau heute so bei sich trägt, fein säuberlich neben den beiden Plattenspielern aufgetischt gewissermaßen. Und die Leute im Paradiso wären bei der Musik, die er gespielt hätte, natürlich steil gegangen. Letzteres konnte mich ja gar nicht überraschen, denn die Rede war und ist von diesem Mann hier. Mr. Joy Orbison, bitte, Wait In. Turn. 1 Live 4. So gerne ich hier in dieser Sendung längere Titelspiele auch ausspiele, so sehr versuche ich die 10-Minuten-Grenze im Allgemeinen doch zu unterschreiten. Ich meide sie gewissermaßen wie der Teufel das Weihwasser. Wenn ich dann doch mal drüber liege, wie hier bei diesem Track, dann natürlich aus vollster Überzeugung, eben weil ich denke, der ist so gut gebaut und arrangiert, der kann diese 10 Minuten und ruhig haben. Und ich sag einfach mal, im letzten Jahr 2010 hat sich in Köln ein neues Label gegründet. Ich glaube, so ziehe ich das Pferd mal auf. Dieses Label heißt Telre und widmet sich vornehmlich einer Musik, die im Bereich Dub-Techno angesiedelt ist. Ich habe nun gerade gespielt Musik aus der Telre 003. Diese 12er erschien bereits um die Jahreswende herum. Ich muss gestehen, ich habe das Ganze so ein bisschen verschlafen und bin im Moment erst dabei, das alles aufzuarbeiten und bin bei diesen Aufarbeitungsarbeiten auf diese 12er eben gestoßen. Die heißt Reworks Part 3 und featuret einmal den Australier Deep Child mit einem Titel, der ihn als Remixer sieht, und gerade gehört einen Mann, der in Husum oben in Norddeutschland aufgewachsen ist und dort, wie ich gelesen habe, jahrelang viele, viele Tracks so im Verborgenen für sich alleine angefangen hat zu produzieren, die meisten davon eher als Fragmente, als Skizzen, unvollendet halt, bis er dann in An- und Abführung von den Machern dieses Telre-Labels entdeckt worden ist. Und wir haben ihn hier zunächst als Remixer auch gehört von einem Titel namens 20 Toes. Mir ist im Moment nicht ganz klar, wer der Originalinterpret beider Titel hier ist auf dieser 12er, denn beide Tracks werden, wie gesagt, remixed. Einmal von einem Australier Deep Child und gerade gehört 20 Toes von Stefan Gubatz, von dem in diesen Tagen möglicherweise sogar was ganz Neues, ein Original erschienen ist auf der Telre 04, um die ich mich in den nächsten Tagen kümmern werde. Das steht also schon mal fest. Ganz großartig. Ich schaue mal auf die Uhr, wir haben noch 7 Minuten Zeit für mich, mich hier langsam von dir und euch zu verabschieden, mich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe für die anstehende Woche, insbesondere natürlich für den Rosenmontag, egal wo ihr ihn verbringen werdet, an den Zügen, in den Zügen, gegebenenfalls im Keller, im Wald oder sonst wo. Alles Liebe, alles Gute. Mein Name ist Klaus Vier und ich würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wiederhören. Hier kommt der schon mal angesprochene Kurt Weill mit seiner Band und seinem neuen Album Smoke Ring for My Halo.